Erster, die Philister kämpfen gegen Israel. Die Männer von Israel laufen weg. Viele sterben auf dem Berg Gilboa. Zweiter, die Philister jagen Saul und seine Söhne. Sie töten Jonathan, Abinadab und Malchisua. Das sind Sauls Söhne. Dritter, der Kampf ist sehr schwer für Saul. Die Bogenschützen finden ihn. Saul hat große Angst vor ihnen. Vierter, Saul sagt zu seinem Diener, töte mich mit dem Schwert. Der Diener hat aber Angst. Da nimmt Saul sein eigenes Schwert. Er stirbt durch sein Schwert. Fünfter, der Diener sieht, Saul ist tot. Da tötet er sich auch mit seinem Schwert. Er stirbt auch. Sechster, so sterben Saul und seine drei Söhne. Seine ganze Familie stirbt an diesem Tag. Siebter, die Israeliten im Tal sehen, dass Saul und seine Söhne sind tot. Sie verlassen ihre Städte und laufen weg. Die Philister kommen in die Städte. Achter, am nächsten Tag kommen die Philister. Sie finden Saul und seine Söhne. Sie liegen tot auf dem Berg Gilboa. Neunter, sie nehmen Sauls Kopf und seine Waffen. Sie schicken Boten zu ihrem Volk. Alle sollen den Sieg feiern. Zehnter, sie legen seine Waffen in das Haus ihres Gottes. Sie hängen seinen Kopf im Tempel von Dagon auf. Elfter, die Menschen in Jabes in Gilead hören das. Sie hören, was die Philister mit Saul machten. Zwölfter, starke Männer holen die Körper von Saul und seinen Söhnen. Sie bringen sie nach Jabes. Sie begraben sie unter einem Baum. Sie essen 7 Tage nichts. Dreizehnter, Saul starb, weil er Gott nicht gehorchte. Er tat nicht, was Gott sagte. Er fragte eine tote Person um Rat. Vierzehnter, er fragte Gott nicht nach Hilfe. Darum ließ Gott ihn sterben. Gott gab David die Macht. David ist der Sohn von Isai.